ja mal wieder Gewinnspiele ohne Ende. Guten Abend. Man hat mich gebeten, Sie zu warten. Monster Party! Al, was meinst du? Al, Schuhverkäufer. Oh, ist wieder schlecht drauf. Al, was ist heute? Freitag der 13., ja? Schon heute Morgen, als ich aufgewacht bin, ist alles schief gelaufen. Das wird was werden heute. DJ Fest. Ganz neu mit B-Telly, DJ Ricky, Richie Moratto. Hi! Zweite Ladung für Leute mit Power. Radio Regenbogen. Was für eine Dröhnung. SM Texas calling. Calling. Calling. Calling. Calling. Calling. We'll be right back. kennengelernt. 22.40 Uhr zwischenzeitlich. Und hallo Nachtschwimmer, frage ich immer noch. Wir sind mitten in unserem Gewinnspiel. 013 8000. Irgendwas mit meinem Kumpel, mit dem R heute. Vielleicht hat es auch mit dem 13. zu tun. Bad Bandi, was meinst du? Der ist nicht so wie die anderen. Er verkauft Schuhe. Das wissen wir, ja, ja. Wir suchen 500 Briten in diesem Gewinnspiel und das ist aus Dance Charts. Ja, der Andi von Lolli ist immer noch hier und er lenkt uns total ab, der R. Schuhverkäufer. Du, ich pleite. Das wissen wir, R. Was geht ab? Was macht ihr hier für Vorbereitungen? Die Bandis werden morgen eine Grillparty machen. Und ich möchte euch einladen zu einigen unserer berühmten Bandi-Burger. Ehrlich, das machst du? Hoffentlich ist Kelly mit dabei, ja? Er war nicht mehr so glücklich, seit es Bier in einer Achterpackung gibt. Thank you. Mach dich mehr an. Jetzt möchte ich es wissen. Ruf mich an 018 8000. Wir haben 23 Uhr und 8 und ich sage Hallo Nachtschwärmer, hier geht ins Wochenende. Das ist übrigens Oliver Lieb, Subraum Simulation heißt der Song. war jetzt halt sein. That's nasty. 60 Sekunden. Krieg ich mal einen kurzen Soundcheck, bitte? Schabadübadieben. I am glad to present to you. Du hast den richtigen, ich sag dir es, du hast absolut den richtigen, wirklich den richtigen Sender eingestellt. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. DJ Test. DJ Lunatic ist das Don't Break My Heart. Die doofe Witze-Ecke. Hallo Blondies. Hallo Kelly. Kelly, wie geht's? Wie sieht's aus? Es ist so heiß, dass die Perlen vor den Säulen schwitzen. We'll be right back. Viele von unseren Blondies machen ja gerade Urlaub. Hier zum Beispiel, eine Brünette und eine Blondine springen vom Hochhaus. Frage, wer kommt unten als erstes an? Antwort, die Brünette. Weil die Blondine muss erst nach dem Weg fragen. Ja, ist ja schon gut. Einen haben wir noch. Ha? Warum nehmen Blondinen die Pille? Das ist die Frage aller Fragen. Jawohl, warum nehmen Blondinen die Pille? Dass sie wissen gerade, welcher Wochentag ist. Hey, das hatte ich gar nicht gewusst. L. L, reiß dich zusammen hier. L, so gut war er wieder auch nicht, oder? Das war ein Witz. Das war einer, ja. Soll das ein Witz gewesen sein? Wir beerdigen den guten Geschmack. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Voll cool. Party! Dann klappt's auch mit dem Nachbarn.

kids know the difference. Was ist schon wieder? Was? Geh mit deiner Schwester spazieren. Bind sie nicht wieder an den Hydranten, wenn du einen Cola trinken gehst. Das ist gut für dich, wenn man dich mit einem hübschen Mädchen ja sieht. Ja, genau. Dann denkt man, ich bezahle sie wie alle anderen.

Worte mahnten. And the night is on the run. It's a new day, it's a new way. And I fly up to the sun. Und 43 und da waren jetzt aber wirklich jede Menge Knaller in dem Gewinnspiel. Das möchte ich jetzt doch. Hört mich wissen. Echt blöd, Mann. Ball durchgedreht. Absolut schrill. Gnadenlos. Katzenklo. Katzenklo. Schräg wie immer. Batman voll am Ende, ne? Niemand erträgt das, ohne zu schreien. Ja, ja. Ein Lied geht um die Welt. Ein Lied, das euch gefällt. Radio Regenbogen. Jawohl. Jawohl. Back to Essen. Das ist übrigens neue Cosmo Nova. Kommt uns irgendwie bekannt vor. Außer meinem Freund Al. Der ist wieder beschäftigt. So, jetzt bin ich in Offenburg gelandet. Und zwar bei der Janina. Ja? Janina? Ja. So, Janina, bisschen näher ran ins Telefon. Wir verstehen dich kaum. Okay. Wunderbar. Jetzt brauche ich von dir bitte 5 in der Breten. Also Luna. Ja. Eiffel 65. Ja. Andy. Ja. Vampire Project. Ja. Und Öda Paloma Boys. Nö, das ist ja wunderbar. Hey. Das ist ja herrlich. Volltreffer. Das ist ja toll. Das ist ja wirklich super. Ganz toll. Sie haben den Sieg. Sieg, grandios, atemberaubend, kolossal, super. Super, Spitzenklasse. Danke fürs Mitmachen. Fühlt ihr euch schlapp? Dann nehmt das hier. Gleich wieder volle Stunde, da gibt es Aktuelles, aber nachher sind mein Freund, wie hieß er wieder? Ich heiße Bundy. Ja, mein Freund Al Bundy und ich sind gleich wieder da. Wir ziehen uns kurz zurück, Al, ha? Hey, warte, ihr habt gesagt, ich kann in der Sendung meine Schuhe verkaufen, das wurde mir versprochen. Ja, wir sind doch hier kein Schuhladen, Al. Bist du jetzt enttäuscht? Aber hier ist kein Schuladen, Herr. Wir müssen alle mit unseren Enttäuschungen leben. Ich muss sogar mit meiner schlafen. Du Armer. Wahnsinns fette Beute. Gleich nach den Nachrichten. Feeling is a higher state of consciousness. With feeling, we'll get it right. It will lead us to the world of never-ending happiness, where everything shines bright.

Experience Feelings. Wir haben 1.10 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. So, jetzt kommt die Auflösung von unserem Internet-Gewinnspiel von der letzten Stunde. Badesalz. Das war die Comedy-Gruppe Badesalz, genau. Wer das richtig reingeschrieben hat, der bekommt eine Doppel-CD. Wenn also mehrere richtige Antworten sind, müssen wir natürlich eine kleine Auflösung machen. So, nächstes Internet-Gewinnspiel. Den ganzen Abend Hochspannung, Hochspannung, den ganzen Abend. Gib mir deinen Rhythmus. Rhythmus. So, ganz neuen DJ Taylor. Auf Ideen kommen die Leute. Party Police ist wieder im Einsatz gegen die organisierte Langeweile. Lass krachen. ziemlich ruhig geworden bei meinem Freund Al. Irgendwie hat er Probleme wieder, wie immer. Aber um diese Zeit wäre er normal immer ganz gut drauf. Was ist denn bitte los, Al? Dad, ich habe Probleme mit Frauen. Ich auch, Bud. Dad, bitte. Ich finde einfach kein Mädchen, das mit mir gehen will. Also entschuldige, Bud, ich kann das einfach nicht glauben. Ich meine, sieh dich doch an. Naja, Aussehen ist schließlich nicht alles. Die Persönlichkeit ist wichtig, aber das hat nichts mit dir zu tun. Das heißt, du hast nichts, was du einer Frau bieten kannst. Komm, sei nicht hart zu deinem Sohn. Er hat sich eine neue Identität zugelegt. Er nennt sich jetzt Großmeister B. Kelly, oder wie hieß das? Nein, ich glaube, es heißt Bettnässer B. Nein. Nicht übelmenschliches Trampolin.